Okay. Bitte schön. Guten Abend. Ja, guten Abend. Mein Name ist Kesa Gürtas. Ich bin die zuständige Ärztin für Sie. Bevor wir zu Ihrem Beschwerden kommen, lassen Sie mich kurz Ihre persönlichen Daten notieren. Wie heißen Ja, mein Name ist Paul Meyer. Paul Meyer. Könnten Sie Ihr Vor- und Nachname langsam buchstabieren? Ja, mein Vorname ist Paul, Paula Anton Ulrich Ludwig und mein Nachname ist Meyer, Martha Emil Y. Emil Richard. Ja, okay. Und Frau Meier, ja? Nee, Herr Meyer, Herr Paul. Meier, Entschuldigung, Paul. Herr Meier. Paulina oder so heiße ich nicht, Paul. Okay, Entschuldigung, ja. Herr Meier, wie alt sind Sie? Ich bin 45 Jahre alt. 50 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren? Am 4.5.1977. 4.15. 4. Mai 4. Mai. 1977. Okay. 4.5.77. Groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,71 groß und bin 86 Kilogramm. 80. Okay. Wo wohnen Sie, Herr Meier? Wo ich wohne? Ich wohne in Frankfurt. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Mein Hausarzt ist Dr. Axu. Ach so, ja, okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Maler. Maler, okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Zwei Kinder, okay. Herr Maya, was kann ich für Sie tun? Und zwar folgendes: Ich habe seit 2 Wochen Schmerzen im Bereich meiner linken Schulterregion. Linken Schulter. Es zieht mir so in den linken Arm rein und ich fühle das bis in meinen Finger. Fühlen Sie? Ich spüre die Schmerzen von meinem Finger. Schulterbereich bis in meinem Finger links. Okay. Also ich habe so irgendwo im Bereich der Schulterschmerzen. Okay, ich habe verstanden. Sind die Schmerzen langsam oder plötzlich aufgetreten? Die sind damals über die Nacht aufgetreten, ja. Also Über die Nacht. über die Nacht. Also ich würde sagen plötzlich. Also ich bin morgens aufgestanden und habe Schmerzen gehabt. Hatten Sie einen Unfall? Einen Unfall? Nein, hatte ich nicht. Und wie stark Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala? Von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten, 10 sehr starken Schmerzen entspricht. Ich würde sagen, 5. Okay, und strahlen die Schmerzen in Ihre linken Arm aus, Genau. ja? Und auf Finger. Bis Und in die Finger, ja. okay, haben Sie Taubheitsgefühl im linken Arm? Habe ich nicht. Oder Kribbeln? Kribbeln habe ich auch nicht. Und leiden Sie an Muskelschwäche oder Kraftverlust habe ich, Kraftlosigkeit? Kraftverlust habe ich auch, Kraftlosigkeit habe ich nicht. Okay. Und ja, okay. Haben Sie Fieber oder haben Sie Ihre Körpertemperatur gemessen? Gemessen habe ich nicht, aber ich denke nicht, dass ich ein Fieber habe. Ich fühle mich diesbezüglich gut. Okay. Okay. Okay. Ich überlege, Taubheitsgefühl. Schlaflosigkeit. Okay. Und gibt es sonstige Beschwerden? Ja, ich weiß nicht, das linke Schulter schmerzt, macht mich ein bisschen unruhig. Ich weiß nicht, was ich habe, nee. Sonst habe ich nichts, was ich dahin zu tun. Also es ist ein ständiger Schmerz im Schulter-Nackenbereich, der ein bisschen am linken Finger ausstrahlt. Und der Schmerz ist fast immer da. Ja, okay. Dauerhaft da, ja? Okay. Okay. Hatten mal Sie... weniger, mal mehr, mal weniger, aber dauerhaft da. Okay. Okay. Gibt es irgendwas, was die Schmerzen lindert oder verstärkt? Wenn ich meine Arbeit aufnehme, meine Malertätigkeit mache, habe ich vermehrt Schmerzen. Wenn ich nicht viel arbeite, habe ich weniger Schmerz. Also habe ich Schmerz, aber es ist weniger. Okay, Belastung abhängig, ja. Kann man auch sagen. Ja. Okay. Früher hatten Sie schon einmal diese Beschwerden? Hatte ich nicht gehabt. Erste Mal? Ja. Und sind Sie deswegen beim anderen Arzt gewesen? Nein. Noch nicht. Okay, Herr Mayer. Okay, und gibt es in Kranken Vorgeschichte wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Ich meine, Bluthochdruck, leiden Sie an Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder hohe Blutfettwerte? Ja, also ich nehme Medikamente wegen Cholesterin ein. Und nehme auch Medikamente für Bluthochdruck. Okay. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Seit 3 Jahren. Und Cholesterinwerte, seit wann sind Sie? Ja, die hat man damals vor 3 Jahren auch gemessen. Damals waren die hoch, aber ich weiß nicht, seit wann ich die habe. 3 Jahre. Seit mindestens 3 Jahren ist es bekannt, ja. Okay. Sonstige Krankheiten haben Sie? Sonstige Krankheiten? Zuckerkrankheit oder andere? Nee. Okay. Und sind Sie schon einmal operiert worden? Operiert worden, ja, damals an Blinddarm, wo ich jung war. Ich war 10 Jahre alt. Okay. Ansonsten oder sonstige Operationen gibt es? Nee. Okay. Sind Sie gegen Covid-19 geimpft? Ja. Und gegen andere Krankheiten? Geimpft? Ja, ich hatte alle Impfungen, die man seit der Geburt hat, habe ich gehabt. Okay. Und gibt es wichtige Krankheiten in Ihrer Familie? Ich meine vielleicht Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder Bluthochfettwerte? Was meinen Sie mit Familie? Ja, Mutter, Vater, Geschwister oder Kinder. Ach so. Mein Schwager und so weiter ist auch meine Familie. Ja, natürlich. Sie auch, Sie sind auch in der Familie, aber diese Familienverwandte haben Sie auch genetische Verwandte, oder? Ja. Deswegen. Sie meinen vielleicht Verwandten ersten Grades. Ja, genau. Sie haben klar verstanden, ja. Okay. Dann, genau. Also, meine Mutter, sie leidet an Zuckerkrankheit, nimmt da Medikamente ein. Okay, welche Typ wissen Sie? Nee, Typ. Die hat es später bekommen, irgendwie ab 40. Lebensjahr zu mir gesagt. Irgendwann später bekommen. Okay. Und bei ihr wurde mal die Schilddrüse operiert. Ihre Mutter? Ja, bei meiner Mutter hatte irgendwie eine Schilddrüsenerkrankung. Ich weiß nicht, was es war. Wurde operiert, auch schon länger her. Und mein Vater, der hat Herzrhythmusstörung, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Da nimmt er auch irgendwelche Medikamente ein und geht alle Jahr zu Arzt. Okay. Ich habe verstanden. Und Geschwister oder Kinder? Weil ich habe einen Bruder, der ist gesund. Der ist auch jünger als ich. Und meine Kinder, die sind auch gesund. Ja, sehr gut. Und haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen, Herr Mayer? Nein, habe ich keine Probleme damit. Hat sich Ihr Appetit in letzter Zeit verändert? Mein Appetit? Nee. Okay. Und haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nee, habe ich auch keine Probleme. Okay, sehr gut. Haben Sie Stress auf der Arbeit oder gibt es irgendwelche Probleme, die Sie belastet? Belastet? Nee. Ja, also okay. Was mich belastet ist, meine Schmerzen in meiner Schulterregion. Ja, genau, Sie haben recht. Seit 2 Wochen, ja? Seit 2 Wochen, ja. Ja, okay. Sie haben schon gesagt, gegen Bluthochdruck und Cholesterin, vorher Cholesterin, ein paar Medikamente einnehmen. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Ja, also wegen Bluthochdruck nehme ich Ramipril 10 Milligramm ein. Morgens eine und abends nehme ich eine Simvastatin 40 Milligramm. Ramipril nehmen Sie am Ramipril, morgens? Morgens 10 Milligramm. Und Simvastatin nehme ich abends eine Tablette ein. Okay, wie viel Milligramm? 40. 40. Okay. Und? Okay. Gibt es andere Medikamente? Nee, bis jetzt habe ich keine andere Medikamente. Bei Bedarf nehmen Sie etwas? Bei Bedarf? Oder? Ja. Was halt zu Hause ist, manchmal nimmt man Paracetamol oder Ibuprofen oder so. Aber jetzt aktuell habe ich nichts eingenommen. Okay, das ist gut. Okay. Rauchen Sie, Herr Mayer? Ja. Seit wann rauchen Sie? Seit 15 Jahren. 15 Jahre. Wie viele Zigaretten rauchen Sie am pro Tag? So eine halbe Packung. Am Tag brauche ich schon, ja. Okay, trinken Sie Alkohol? Oh ja, ich trinke schon, wenn so Feierabend ist, dann trinke ich gerne schon mal so 1-2 Flaschen Bier. 1-2 Flaschen Bier. Aber das ist ja kein Alkohol, das ist flüssiges Brot. Ja, kann man auch. Man kann auch sagen, ja. Und nur feiern. Wenn Sie nicht feiern, sondern wenn Feierabend ist. Feierabend, ja. Jeden Tag, ja. Jeden Tag. Fast jeden Tag. Jeden Abend? Ja. Fast jeden Abend, ja. Kann man schon sagen, ja. Ja, jeden Abend. Okay. So ein schönes, kaltes Bier schmeckt gut, ne? Schön vom Kühlschrank. Bei dem Wetter. Ja. Sehr heiß ist, ja. Okay. Und nehmen Sie sonst die Drogen? Drogen? Ja. Ich weiß noch nicht mal, wie Drogen geschrieben wird. Ja, das ist eine gute Frage. Nehmen Sie nicht persönlich, natürlich. Aber ich muss auch stellen. Okay. Ja, okay. Keine Kontakt, ja? Okay. Okay. Sind Ihnen irgendwelche Allergien bekannt? Allergien bekannt? Ja. Ja. Damals, wo ich operiert wurde, hat man mir Penicillin gegeben, wo ich als Kind, als Blinder, eine Blinddarmoperation hatte früher, hat man mir Penicillin gegeben und da hätte ich, sagt man mir, schlecht geatmet allergisch reagiert. Mhm. Und seitdem darf ich kein Penicillin mehr einnehmen. Okay, verstanden. Gibt es andere? Andere? Nö, nicht, dass ich wüsste. Nicht bekannt. Okay, leiden Sie an Unverträglichkeiten? Ich hatte mal vor Jahren wegen irgendwelchen Schmerzen im Knie, hatte ich mal Diclofenac eingenommen. Da habe ich Magenunverträglichkeit gehabt, Magenkrämpfe bekommen. Mhm. Und Durchfall. Okay. Mhm. Okay, ich habe verstanden. Okay, Herr Maya, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas dazu hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, also man liest ja viel im Internet. Und wenn ich so höre, ich habe Schmerzen im Bereich der linken Schulter. Ich weiß nicht, ich habe Angst, ob man irgendwas mit dem Herzen ist oder was anderes ist. Ich weiß nicht, an was denken Sie denn? Haben Sie Sie haben recht, wenn man im Internet recherchiert, kann man viele Informationen bekommen. Das ist sehr früh, etwas genau zu sagen. Deswegen zuerst würde ich gerne ein paar Untersuchungen durchführen. Danach kann ich etwas sagen. Wie geht es jetzt weiter? Nehmen Sie Platz. Ich würde gerne zuerst Sie körperlich untersuchen. Okay. Blutabnahme, ja. Und danach Röntgen. Schicken Sie, ich würde gerne Sie Röntgen Abteilung schicken. Okay. Ich möchte, wie ist die Knochen sind, ja. Wie ist die Knochensäure, okay. Mhm. Sie meinen, wie die Knochenstrukturen sind oder so, okay? Ja, vielleicht. Mhm. Vielleicht das kann sein. Mhm. Okay. Okay. Wir sprechen nochmal. Ah, danke. Okay. Tschüss, Herr Maya. Tschüss. Sie haben gesagt, wenn Sie arbeiten, und dann linke Arm Schmerzen anfangen. Insbesondere, wenn ich über Kopfarbeiten mache, wenn ich streiche an der Decke oben oder meinen Arm die ganze Zeit bewege, Streicharbeiten mache oder etwas hochhebe, dann habe ich Schmerzen in meinem Schulter-Nackenbereich, Schulterbereich. Mit Ausstrahlung ins linke Arm. Sind die Schmerzen verbunden mit dem Atmen? Mit dem Atmen? Nein. Sind die Beschwerden nur Arbeiten aufgetreten, aber sie sind... Die sind da, seit den 2 Wochen, an dem Tag, wo ich aufgestanden bin, aber die sind durch die Arbeit, durch Belastung, durch Tragen oder durch Überkopfarbeiten, sind die Schmerzen mehr. Ich habe auch Probleme, so Schulter-Nackenbereich auch. Schmerzen zusammen, kalte Schweißigkeit, haben Sie kalte Schweißigkeit oder Herzrasen, Herzstolpern? Nein, ist mir nicht irgendwie aufgefallen. Dankeschön. Ist Ihnen übel? Übelkeit habe ich nicht, nein. Haben Sie Schwindel? Schwindel ist mir nicht, nein. Schwindlig ist mir nicht. Schwindlig, ja. Ich habe keine Schwindeligkeit. Haben Sie geschwollene Beine? Nach so einem langen Tag ein bisschen, aber üblich, also nicht irgendwie anders als vorher. Ist ja immer so, wenn man die Schuhe anzieht abends, sind die ein bisschen enger, als wenn die morgens anzuziehen sind. Aber nicht irgendwie auffällig geschwollene Beine habe ich nicht. Einen ganz kurzen Moment, bitte. So, bin wieder da. Hallo, darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie in Ihrem im Armen überwärmte Arme oder Blässe, Haut, Haarausfall oder Hautveränderung? Also die Farbe ist gleich, die Temperatur oder Verfärbung, Haut, Haare und so weiter sind identisch gleich. Also wenn Sie andere Arm vergleichen, gibt es irgendwelche Veränderungen? Nein, okay, nur dass ich Schmerzen habe. Es zieht so in den linken Arm. Okay, danke. Ich muss meinen Akku gerade laden. So. So. So. Ich hatte ein schwaches Akku gehabt an meinem Handy. Jetzt geht es wieder weiter. Ist Ihnen aufgefallen, einen Auslöser dafür? Aber einen Auslöser dafür könnte ich jetzt nicht sagen. Haben Sie sich verletzt? Verletzt auch nicht. Also ich bin nicht gestürzt. Meine Frau hat mich auch nicht geschlagen. Also ich wüsste nicht, dass ich habe halt vielleicht falsch geschlafen, weiß ich nicht. Also ich bin morgens aufgestanden und ich hatte Schmerzen, die waren nicht sehr stark. Aber wenn ich es belaste, wird es stärker. Haben Sie sich bemerkt, eine Bewegung, ein Geschränkung? Ja, wenn ich zum Beispiel meinen Nacken hin und her drehe, kann ich schlecht nach links gucken, nachschauen. Ansonsten, oder mein Arm kann ich aber nach oben bewegen, da habe ich keine großartige Einschränkung, nur Schmerzen. Eine Bewegungseinschränkung ist nur, wenn ich meinen Kopf nach links drehen möchte. Da habe ich so, zieht es ein bisschen mehr. Haben Sie Nackensteifigkeit auch? Ja, also ich kann meinen Nacken schon bewegen, aber ich kann halt nicht ganz nach links schauen. Ich weiß nicht, was Sie mit Nackensteifigkeit meinen. Eine Verspannung an deinem Nacken. Ja, irgendwie zieht es da halt. Nacken, Schulter, Arm, überall in dieser Region. Haben Sie gegen Schmerzen einen Medikament eingenommen? Nee, bis jetzt noch nicht. Wenn Sie mir was empfehlen, würde ich was einnehmen, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich einnehme. Ich weiß ja nicht, was ich habe. Wie fühlen Sie sich besonders morgen? Morgens verstärken sich die Schmerzen, oder nicht? Nee, morgens, nee, normal. Also ich wache zwar ein, zweimal auf in der Nacht wegen den Schmerzen, aber ich kann schlafen und morgens stehe ich auf und habe halt die Schmerzen. Und wenn ich arbeite, sind die Schmerzen mehr. Zweite Teil anfangen. Ja. Okay. Guten Abend, Herr Oberarzt. Ja, guten Abend. Ich würde gerne einen neuen Patienten berichten. Mhm. Passt es Ihnen gerade? Ja, bitteschön, gerne. Okay, danke schön. Paul Maya ist 50. Paul Maya ist ein 50-jähriger Patient, der sich wegen Schulterschmerzen bei uns vorgestellt hat. Seine Schmerzen sind plötzlich und vor 2 Wochen aufgetreten. Sie leiden an keine Trappheitgefühl, Kraftlosigkeit, aber er hat Ausstrahlung. Linken Arm und linken Finger strahlen die Schmerzen aus. Und seine Schmerzen ist belastungsabhängig. Sie ist Maler. Ja. Und sie, eine Frau? Entschuldigung, er ist Maler. Mhm. Okay. Maler, ja. Und er leidet an arterielle Hypertonie seit 3 Jahren und vorher Cholesterin, gleich auch 3 Jahren. Und an Vorerkrankungen sind Appendektomie mit 10 Jahren alt oder ja, Lebensjahr, 10. Lebensjahr bekannt. Impfstatus ist aktuell. In der Familienanamnese finden sich seine Mutter an Zuckerkrankheit und ja, Zuckerkrankheit leidet. Und seine Vater an. Sie meinen, seine Mutter leidet an Zuckerkrankheit. Ja, genau. Man kann auch sagen, ja, leider. Krankheit und seine Vater an Herzrhythmusstörung. Seine Bruder und seine Kinder sind gesund. Und vegetative Anamnese war unauffällig. Er nimmt regelmäßig Ramiprid 10 Milligramm morgens. Und Simvastatin 40 Milligramm am abends ein. Und bei Bedarf Paracetamol oder Ibuprofen nimmt er gegen Schmerzen ein. Und er ist Raucher seit ja, ungefähr 15 Jahren hat er halbe Packung geraucht. Seit wie vielen Jahren? 15 habe ich. 15, ja. Ich habe 50 verstanden. Nee, 15. Das entspricht 7,5 Pack Years. Und Alkoholkonsum, er trinkt jeden Abend 2 oder 3 Flaschen Bier. Drogen wurde verneint. Er hat Penicillin und Diclofenac, ja, Penicillin-Allergie und auch als Unverträglichkeit ist die Diclofenac-Unverträglichkeit bekannt. Seine Penicillin-Allergie äußert sich Dyspnoe oder Luftnot. Mhm. Aber Diclofenac, wenn er Diclofenac nimmt, hat er Magenkrämpfe. Anamnese und Klinik deuten am ehesten Discus prolapsus im Halsbereich. Okay. Als Verdachtsdiagnose Fraktur, Oberschenkelfraktur oder was? Oberschenkel? Keine. Nee, Oberarm. Meine orthopädische Kenntnisse, ja. Oberarmknochenfraktur oder? Fraktur, aber der ist er gestürzt? Nee. Keine, ja, ich habe, ehrlich gesagt, habe ich keine Differentialdiagnose. Ja, wie kommen Sie an einem Fraktur als Differentialdiagnose? Ja, vielleicht, er hat Osteoporose. Ja, einfach so in der Nacht. In der Medizin gibt es ein Wort, viel ist viel und wenig ist wenig. Natürlich kann man einen Tumor haben und dieser Tumor kann zu einem Oberbruch kommen, zu einer Oberarmfraktur kommen und so weiter. Aber das ist alles selten. Als Differentialdiagnose, was würden Sie noch denken? Eher als eine Fraktur ist zwar ein junger Mensch. Könnte zum Beispiel eine Metastase oder? Nee, nicht eine schlimme Erkrankung. Was ist aber meistens bei Leuten, die viel Arm bewegen, malen zum Beispiel? Im Schultergelenk kann man bestimmte Sachen haben. Ja, okay. Zum Beispiel eine Arthrose. Arthrose, ja. Okay. selten also, bei 45-jährigen Mann, aber kann man haben. Eher als ein Bruch, weil kein Trauma da ist. Eine Omarthrose zum Beispiel oder ein AC-Gelenksarthrose kann man haben. Oder man kann Rotatorenmanschetten-Läsionen haben. Rotatorenmanschette, zum Beispiel Supraspinatus-Sehnen, Tendinopathie, Sehnenruptur, Tendinitis calcarea. Zum Beispiel. Okay. Das ist eher wahrscheinlich als die anderen. Okay, danke schön. Okay. Und sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich gerne ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen. Moment, wenn Sie sagen, wenn sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, wie würden Sie das bestätigen? Durch was? Würde ich? Ja, wie würden Sie diagnostische Maßnahmen durchführen? Nee, aber das ist danach. Sie haben gesagt, wenn sich die Diagnose bestätigt, was müssen Sie machen, um erst die Diagnose zu bestätigen, damit Sie Röntgen oder irgendwelche diagnostische Maßnahmen machen? Haben Sie verstanden oder war es zu schnell? Ein bisschen verstanden? Ja. Sie haben gesagt, wenn sich die Verdachtsdiagnose bestätigt, wenn Sie das sagen, dann haben Sie etwas gemacht. Was haben Sie gemacht, damit sich das bestätigt, damit Sie eine Diagnostik machen? Ja, ich habe verstanden. Wie kann man sagen? Eigentlich wissen Sie es. Das war richtig, das ist nicht falsch. Das ist richtig, was Sie gesagt haben. Ich will nur wissen, wie Sie dazu kommen. Okay. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich gerne. Genau, aber wie bestätigt sich das? Ja, ich sage nicht. Würde ich gerne ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen. Ja. Zum Beispiel körperliche Untersuchung. Stopp. Ja. Da ist dieser Fehler drin. Diagnostische Maßnahmen sind zum Beispiel MRT, Röntgen, Ultraschall, Diagnostik. Aber wie kann man diese Diagnostik oder die Verdachtsdiagnose erhärten, indem man eine ausführliche körperliche Untersuchung macht? Zunächst macht man erstmal eine körperliche Untersuchung und wenn sich durch die körperliche Untersuchung meine Verdachtsdiagnose bestätigt, und dann würde ich, ich habe ihn körperlich untersucht, ich denke doch, dass er Bandscheibenvorfall hat. Jetzt habe ich es bestätigt, also meine Verdachtung erhärtet. Jetzt will ich noch ein paar Maßnahmen machen, eine Diagnostik. Okay. Mit irgendwelchen Apparaten eine Diagnostik machen. Okay. Verstanden? Okay, ja. Weil wenn Sie sagen, wenn es das bestätigt, wie bestätigt, also mit Diagnostik kann ich bestätigen, aber bevor ich eine Diagnostik mache, haben Sie eigentlich richtig gedacht, muss man erstmal eine körperliche Untersuchung machen und wenn sich durch die körperliche Untersuchung, wenn er zum Beispiel nur einen Rotationsschmerz am Arm hat durch die körperliche Untersuchung, dann würde ich nicht an Bandscheibenvorfall denken, dann hat sich das nicht erhärtet. Dann denke ich eher an Arthrose oder Supraspinatus-Syndrom. Aber durch die körperliche Untersuchung erhärte ich meine Verdachtsdiagnose. Das kann sein, der hat keinen Rotationsschmerz und so weiter. Dann würde ich denken, vielleicht hat es Bandscheibe. Also würde ich dann Diagnostik machen. Die Logik. Gut, Entschuldigung. Kein Problem. Ich muss meine Sätze ändern, ich denke. Ja, so weiteren Abklärung würde ich gerne körperliche Untersuchung, Blutabnahme und Röntgen, Schulter. Schulter. Wenn Sie Verdachtsdiagnose haben, Bandscheibenvorfall, was würde man eher röntgen? MRT. Nee, das ist MRT, richtig. Aber wenn Sie sagen Schulterröntgen, ich habe Verdacht, Bandscheibenvorfall ist hier, Sie röntgen die Schulter. Ja, ich möchte etwas ausschließen. Wo? Weil wenn Sie sagen, ich habe Verdachtsdiagnose Bandscheibenvorfall, wo ist die Bandscheibe? an der Halswirbelsäule. Also dann würde ich sagen, dann röntgen, wenn ich was röntgen würde, würde ich etwas ausschließen, dass keine Degeneration in der Halswirbelsäule ist. Also würde ich die Halswirbelsäule röntgen, nicht die Schulter. Ja, Sie haben recht. Das war's, ja. Also kein Problem. Sie sind, wir machen ja keine Prüfung. Sie sind hier, um zu lernen. Ja, natürlich. Oder ihr alle seid hier zum Lernen. Ja, ja, Sie haben recht. Das war's. Bitte schön. Nee, also jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, genau. Und wir wiederholen das jetzt nochmal. Okay. Ab dem Zeitpunkt, meine Verdachtsdiagnose ist ein zervikaler Bandscheibenvorfall. Kann man auch sagen. Oder Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule, HWS, kann man auch sagen. Oder man kann auch zervikalen Band. Oder das ist meine Verdachtsdiagnose. Punkt. Okay. So, jetzt machen Sie weiter, als ob wir nicht gesprochen haben. Nochmal, okay. Anamnese und Klinik deuten am ehesten zervikale Bandscheibenvorfall hin. Als Differentialdiagnose kommen Arthrose, Tendinopathie in Betracht. Ja, zu weiteren Abklärung würde ich gerne körperliche Untersuchung, Blut abnehmen und Röntgen veranlassen. Schulter, linken Schulter. Und Halsbereich auch. Okay. Okay. Gut. Dann, was würde man im... Darf ich ein bisschen noch genauer fragen, oder lieber diesmal noch nicht? Ja, vielleicht. Aber ich frage, ist egal, ob die Antwort kommt oder nicht, das ist ja nicht schlimm, ist ja keine Prüfung. Wenn Sie eine Röntgenaufnahme anfordern, wie würde diese... Ja, okay, schneide ich die... Alles gut. Okay, wir waren dort zum Beispiel, dass Sie eine Röntgenanforderung machen möchten. Wie würde diese Röntgenanforderung heißen? Was würden Sie schreiben für die Halswirbelsäule? Was würde Sie dem Radiologen einen Auftrag geben? Okay. Ich bitte um Röntgen. Okay. Halsbereich, Sie meinen, ja? HWS, genau. Ist egal, wenn Sie auch Schulterröntgen wollen, wie würde das dann heißen? Einfach benennen Sie das. Sie sagen einfach, es ist nicht kompliziert, sondern einfach die Anforderung heißt Röntgen, Schultergelenk in zwei Ebenen. Ja. So einfach. Oder wenn ich Halswirbelsäule haben möchte, Röntgen, HBS oder Halswirbelsäule in zwei Ebenen. Wenn es Fuß ist, Röntgen, Fuß rechts oder links in zwei Ebenen. Röntgen, Schulter rechts oder links in zwei Ebenen. Röntgen, LWS in zwei Ebenen. Röntgen, Hüfte in zwei Ebenen. Röntgen, Hand, Gelenk in zwei Ebenen. Ich wiederhole das, damit man so lernt. Ah ja, ist einfach. Ich muss nur das Organ sagen in zwei Ebenen. Zu 80 oder 90% stimmt das immer. Nicht immer, aber meistens. Ja. Macht man keinen Fehler. Deswegen erwähne ich das, dass man das hört. Ah ja, ist einfach. Ich veranlasse eine Röntgen HWS in zwei Ebenen und eine Röntgen Schulter in zwei Ebenen. In der Halswirbelsäule wollen Sie was ausschließen? Was können Sie im Röntgen sehen? Können Sie das sagen? Ja, Röntgenfraktur oder? Zum Beispiel Fraktur könnte man sehen, aber der hat ja keinen Unfall gehabt, aber Fraktur kann man sehen, ja. Was noch? Degenerative Veränderungen. Zum Beispiel, was wäre eine? Osteoporose oder? Nee, wenn die Bandscheibenfach weniger wird zum Beispiel. Okay. Eine Osteochondrose könnte man sehen im Röntgen. Man sieht, würde man Bandscheibenvorfall sehen im Röntgen? Nee, eigentlich nicht. Aber an Bandscheibenfachverengung, Verschmälerung, das kann man schon sehen. Oder man könnte eventuell sehen, ob die kleinen Gelenke arthrotisch verändert sind. Ob Spondylarthrose, Facettengelenksarthrose wäre, sozusagen. oder die Statik der Halswirbelsäule. Was würde man im Schultergelenk sehen, in einem Gelenk, Schultergelenk, Hüftgelenk oder also in einem Gelenk sehen? Wenn Arthrose wäre, was würden Sie da sehen? An einem Gelenk, Schultergelenk? Klassifikation Verkalkung? Ja, genau. Zum Beispiel, wenn die Sehne verkalkt ist, Tendinitis calcarea, würde man eine Verkalkung der Sehne sehen. Verkalkung, so sagt man das auch im Deutschen, also nicht Kalzifikation, das ist auch dasselbe, glaube ich, aber sagt man eher Verkalkung der Sehne oder arthrotische Veränderung des Gelenkes. Was heißt das? Gelenkspaltverschmälerung, das ist ein Begriff, das ist ja egal, ob es Knie, Hüfte, Schulter ist. Gelenkspaltverschmälerung, schmal, Verschmälerung, Dallmasse. Schmal dann geliehen. Osteophytäre Anbauten, Osteophyten, Knochenanbau, osteophytäre Anbauten, zum Beispiel subchondrale Sklerosierung, das reicht, mehr braucht man nicht viel zu wissen. Es gibt auch noch Grollzysten und so weiter, aber braucht man nicht. Ich wollte nur auf diese Gelenkspaltverschmälerung. Beim Kniearthrose kann man sehen, oder Omarthrose kann man das sehen. Deformierung des Gelenkes kann man auch sagen, generell. Wenn man eine Schulteraufnahme macht, genau. Okay. Und sagen wir mal, dieser Patient hat keine degenerative Veränderung an der Halswirbelsäule. Er hat, sagen wir mal, eine Steilstellung der Halswirbelsäule. Das hat jemand in der Gruppe geschrieben, Düsenschmesse, Fehlhaltung der HWS. Als Zeichen eines Schmerzens sozusagen. Wenn jemand Schmerzen hat, hat man auch Steilstellung der Halswirbelsäule, weil die Muskulatur sich verkrampft. Und daher kommt es zu einer anatomischen Fehlstellung. Kann es dazu kommen. So, also die Halswirbel sieht gut aus, Schultergelenk sieht gut aus, aber Sie haben ja den Verdacht, der erste Verdacht war, dass er einen Bandscheibenvorfall hat. Was würden Sie dann veranlassen als Untersuchung? Kraftlosigkeit, dachte ich. Untersuchung, Diagnostik. Wir sind bei Diagnostik. Aha, ja, MRT, sage ich. Genau, MRT. Was wäre der Hauptunterschied zwischen einem Röntgen und einem MRT? Mit MRT kann man die Weiche auf Lateinisch oder auf Deutsch, weiß ich nicht, aber Jumschakdoku, kann man Weichteile. Weichteile. Weichteile. Teile, Weichteile beurteilen. Oder? Besser beurteilen als Röntgen. Und im Röntgen würde man eher härtere Teile, also oder härtere Gewebe. Ja, genau. Wie Knochen zum Beispiel. Ja, genau. Knochen. Besser darstellen. Okay, gut. Okay. Hätten Sie noch Fragen? Ich habe jetzt viel geredet heute. Nee, danke schön. Therapie? Aber Moment, wenn Sie den Verdacht auf Bandscheibenvorfall haben, dann kann man schon eine Diagnose geben. Das ist dann nicht der Verdacht, sondern wenn jemand in der Anamnese, das haben Sie noch nicht vorgestellt bei mir, aber in der Gruppe war das einmal ein Gespräch, hat er Bewegungseinstellung. Also wenn er HWS-Rotation Einschränkung hat mit Schmerzen und Schmerzausstrahlung im linken Arm, dann kann man denken, dass er einen Schmerz hat, Ausstrahlung von der Halswirbelsäule kommt. Also würde es heißen Cervicobrachialgie. Das ist eine Diagnose. Also würde bei mir die Diagnose heißen, meine erste Diagnose würde heißen, ich denke an Cervicobrachialgie links bei Verdacht auf Bandscheibenvorfall zum Beispiel. Das ist Verdacht, das wissen wir nicht. Aber dass er Schmerz hat von Nacken bis in die Hand, das beschreibt er. Also es ist meine Diagnose. Was ich vergessen habe, an welche Differentialdiagnose sollte man auch denken? Nicht orthopädisch? Ja, Koronarkardiologie. Genau. Also ja. Kardiale Myokardinfarkte, ja. Zum Beispiel. Sollte man mit als Differentialdiagnose mit erwähnen. Ja, ja. Kann ja auch. Also um das auszuschließen, haben Sie ja gesagt, Sie nehmen Labor ab. Und was macht man noch? Was EKG, genau. Richtig. Um das auszuschließen. Ja, Sie haben nicht, ja. Okay. Okay, danke schön. Hat jemand Frage in der Gruppe?